Und gedenke des Tages, da wir die Berge versetzen und du die Erde kahl hervortreten siehst, und wir sie versammeln, ohne jemanden von ihnen auszulassen.